Beim nächsten Ton ist es 11 Uhr 56 Minuten und 10 Sekunden. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick. 1, 2, 3, 4. Bitte gedulden Sie sich einen Augenblick.